Komm in mein Herz, meine Seele. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz, meine Seele. Komm in mein Herz, meine Seele. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz, meine Seele. Seele. Ich bin noch hier. Komm in mein Herz. Du kannst meinen Mut noch nicht trinken. Komm in mein Herz. Der Lorelei. Felsen wie der Schiffe, von seinem Wert. Er, meine Seele, ist schon tot. Komm, komm in mein Herz, meine Seele, stell dich in mir. Komm in mein Herz, meine Seele, komm in mein Herz. Ich bin auch hier, meine Seele. Deine Lippen, komm in mein Herz, sind rot, meine Seele. Glaub an den Tod, komm in mein Herz. Komm ins Auge, meine Träne, weil ich an Herz sehen glaube. Komm in mein Herz, das Sterben Seele ist Verderben. Komm in mein Herz, alles andere, das ist mein Glaube, das ist mein Glaube. Jesus, komm in mein Sicher, mein Herz, stell dich, die wackere Seele. Träume sind noch nicht deine Lippen. Ausgeträumt sind rot die Bilder vom Schnee. Glaub an den Tod, noch nicht erwärmt. Das Herz Hasses steckt noch meine Seele im Ärmel der Angst. Stell dich, aber stell dich. Komm in mein Herz, komm in mein Herz, meine Seele. Ich bin dein Lippenmut. Ich will es fesseln. Du meine Seele. Ungeschminkt mich in dir strecken, komm ins Auge wie eine Träne. Kathedrale, komm in mich, komm in mein Herz, meine Seele, Schnee. Stell dich in mir, komm in mein Herz, meine das Seele. Herz, ich bin noch hier, ich will es küssen. Ich richte mich auf, ungeschminkt, und zeuge heute Nacht, du meine Seele. In deinem roten Mund mich in dir strecken, einen Messias, ich richte mich auf mir, meine traurige Seele, komm in mein Herz, meine Seele, stell dich in mir, komm in mein Herz.